Lektion 12. Begegnungen. Schritt A. Übung 10. Das darf doch nicht wahr sein. Wo ist denn... wo habe ich denn... Was haben Sie denn? Was ist denn passiert? Meine Brieftasche ist weg. Wenn ich die nicht zurückbekomme, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Beruhigen Sie sich doch. Wann haben Sie die Brieftasche denn zum letzten Mal in der Hand gehabt? Ich weiß nicht. Ich glaube beim Bäcker. Ja, beim Bäcker habe ich einen 50-Euro-Schein aus meiner Brieftasche genommen. Mhm. Sind Sie sicher, dass es beim Bäcker war? Überlegen Sie noch einmal. Ja, ich bin mir sicher. Danach war sie weg. Dann gehen wir doch einfach zurück zum Bäcker. Bis wir da sind, müssen Sie Geduld haben. Ja, das wird wohl das Beste sein. Vielen Dank. Hoffentlich liegt sie noch da. Mein Gott, ich darf gar nicht daran denken, das ganze Geld. Kredit.